Ja, ich freue mich, hier zu sein und das Privileg zu haben, sogar zum zweiten Mal auf der Bühne zu sitzen, weil ich wegen einem Ausfall noch eingesprungen war. Für alle, die den Vortrag zu Geschlechterverhältnis in der anarchistischen Pädagogik nicht mitbekommen haben, hängt die PowerPoint hinten einfach nochmal aus. Und jetzt werde ich lesen aus einem Text von Emma Goldman, in dem sie berichtet über ihre Erfahrungen in der russischen oder nach der russischen Revolution. Die Situation ist folgende. Emma wurde geboren im russischen Zarenreich, ist in die USA emigriert und von dort aus abgeschoben worden in die Sowjetunion. Den Text hat sie 1929 veröffentlicht. In ihrem Buch oder Bericht Die Ursachen des Niedergangs der russischen Revolution. Ich fand es ganz spannend, diesen Ausschnitt zur Lage des Kindes in Russland euch vorzustellen, weil wir ja in der letzten Woche schon recht viel über russische Revolution gehört haben. Einzelne Akteure aus dem Vortrag über Alexandra Kollontai werden uns heute wieder begegnen. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt Spaß zu lauschen. Könnt euch ein bisschen für Emmas Berichte begeistern und wenn ihr Fragen oder Diskussionsbedarf habt, bin ich noch bis 16 Uhr hier. Gerne dann draußen weiterquatschen nach der Lesung. Die Lage des Kindes in Russland. Die üblen Ergebnisse, die dem verhängnisvollen Zirkel, den der bolschewistische Staat geschaffen hat, entspringen und an dem die ernsthaftesten Bestrebungen nach irgendeiner Richtung hin notwendigerweise zugrunde gehen müssen, treten nirgends so offensichtlich zutage als auf dem Betätigungsfelde der Bolschewiki zur Hebung des Kindes. Obwohl viele Berichte über das Leben des Kindes in Russland rein legendärer Natur sind, muss man zugeben, dass ein großer Versuch auf diesem Gebiet gemacht wurde. Was ist die Ursache, dass dieser Versuch fehlschlagen musste? Während meiner ganzen Reise auf unserem schwimmenden Gefängnis hielt mich der Gedanke an das, was an den russischen Kindern getan wurde, aufrecht und erwärmte meine Seele. Wie vielversprechend lag die Zukunft vor mir. Wie köstlich war das Gefühl, an diesem herrlichen neuen Leben teilhaben zu dürfen. Aber in Russland angekommen, musste ich erkennen, dass meine Rechnung ohne den sozialistischen Staat ich gemacht hatte, der in seinem verhängnisvollen Kreise jede Anregung, jeden Versuch erstickte. Es ist wahr, dass die Bolschewiki in Bezug auf das Kind und die Erziehung ihr Möglichstes getan haben. Es ist auch wahr, dass, wenn es ihnen nicht gelungen ist, den Nöten der Kinder in Russland Einhalt zu gebieten, dies mehr die Schuld der Feinde der russischen Revolution als ihre eigene Schuld gewesen ist. Die furchtbaren Folgen der Intervention und der Blockade fielen am schwersten auf die schwachen Schultern der Kinder und Kranken. Aber sogar unter günstigeren Bedingungen würde das bürokratische Monstrum des bolschewistischen Staates die besten Absichten und die gewaltigsten Anstrengungen, welche die Kommunisten zugunsten des Kindes und der Erziehung bekundeten, gelähmt und vereitelt haben. Erst nachdem einige Wochen seit meiner Ankunft in Russland verflossen waren, hatte ich die Gelegenheit, der ersten Schule, der besten in Petrograd, einen Besuch abzustatten. Man nennt sie Kastelnaya Skola, Modellschule oder wörtlich übersetzt Ausstellungsschule. Der Sinn davon kam mir erst später ins Bewusstsein. Diese Schule befand sich im Hotel de l'Europe und das Gebäude mit seinen geräumigen Zimmern, den herrlichen Kronleuchtern und der luxuriösen Ausstattung hatte noch viel von seiner ehemaligen Eleganz bewahrt. Die Kinder, durchschnittlich von 6 bis 13 Jahren alt, sahen gesund, gut genährt und zufrieden aus. Man brachte Kinder aus allen Teilen Russlands, meistens vom Lande hierher. Sie kamen hier abgezehrt und krank an und in Kleidern, die von Ungeziefer wimmelten. Hier wurden sie gebadet, abgewogen, gemessen, aufgefüttert und ärztlich behandelt. Eine kurze Zeit blieben sie in der Schule, erhielten dort Elementarunterricht und wurden danach in anderen Kinderschulen untergebracht. Was ich hier sah, machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. In der Tat, hier hatte ich den Beweis, dass die Berichte über die großen Dinge, die an den russischen Kindern getan wurden und die wir in Amerika empfangen hatten, durchaus der Wahrheit entsprachen. Nur eine Note störte das herrliche Gemälde. Aus einer beiläufigen Bemerkung meiner Führerin, der Ärztin, erfuhr ich, dass man gewisse Kinder nicht sehen könne, da sie isoliert gehalten würden. Wahrscheinlich liegen ansteckende Krankheiten vor, fragte ich. Nein, sagte die Dame, es sind kleine Diebe, die wir von den anderen Kindern fernhalten müssen. Ich war sprachlos. Ich sah vor mir Tolstoi als Lehrer. Eines der Kinder in der Schule hatte etwas gestohlen. Die übrigen Kinder hatten es als Dieb angezeigt und baten den Lehrer, dass er es bestrafen sollte. Schüler und Lehrer kamen überein, dass man dem kleinen Übeltäter ein Schild um den Hals hängen sollte, das die Aufschrift Dieb trug. Als Tolstoi sich anschickte, dem Knaben das Schild umzuhängen, fühlte er sich plötzlich betroffen durch einen Blick aus des Kindes Augen. Ein Blick, in dem Erniedrigung und stumme Anklage sich paarten. Nein, nicht das Kind war der Übeltäter. Der Übeltäter war er, Tolstoi, und die übrigen Kinder, die ganze Gesellschaft, die so grausam sein konnte, ein Kind als Dieb zu brandmarken. Von damals an wurde kein Kind mehr an Tolstois Schule bestraft. Und hier im großen, freien und revolutionären Russland bestrafte man Kinder, sonderte sie ab von den übrigen und sprach von ihnen fortgesetzt von moralisch Defekten. Bald danach besuchte mich eine Frau, die mir von Amerika her bekannt war. Kurz nach der Februarrevolution war sie mit ihrem Gatten und ihrem jungen Sohn nach ihrem Geburtsland zurückgeeilt. Zur Zeit, da sie mich besuchte, war sie Vorsteherin in einem Internat, einer Elementarschule für Mädchen. Die Frau erzählte mir viel von ihrer Arbeit, von den Kindern und sprach von dem schweren Kampf, den sie stets führen musste, um die notwendigsten Dinge für die Schule zu erhalten. Ihre ganze Geschichte stand in einem so offenbaren Widerspruch mit allem, was ich im Hotel de l'Europe erlebt hatte, dass es mir unmöglich war, ihr zu glauben. Und doch wusste ich, dass meine Freundin eine durchaus ehrliche und glaubwürdige Person war. Die Sache schien mir unerklärlich. Wir sprachen über gemeinsame Bekannte aus Amerika, über die Oktoberrevolution und ihren Einfluss auf die unterdrückten Klassen aller Länder, während ich in meiner improvisierten Küche damit beschäftigt war, Kartoffeln zu schälen. »Werf die Schalen nicht fort«, warnte meine Freundin. »Warum nicht? Was willst du damit anfangen?«, fragte ich. »Die Kinder machen Kartoffelkuchen davon und sind so zufrieden damit«, entgegnete sie. »Die Kinder?«, fragte ich verwundert. »Aber wie ist das möglich? Bekommen sie denn nicht die ersten Rationen?« Ich sah mich wieder im Hotel de l'Europe, wo Kinder mit Milch, Kakao, Reis, Hafermehl und sogar mit Fleisch genährt wurden. Meine Freundin lächelte. »Komm in meine Schule und überzeug dich selbst«, sagte sie. Ich habe dort nicht einmal, sondern öfters besucht und sah nun die Kehrseite des Bildes. Die Nahrung der Kinder war kärglich und von minderwertiger Qualität. Die meisten von ihnen wurden am Leben gehalten durch das, was ihre Eltern oder Verwandten ihnen vom Lande schickten. Sie hatten wenig warme Kleider und die meisten von ihnen waren ohne Schuhe. Meine Freundin musste einen Großteil ihrer Zeit und ihre ganze Energie in den verschiedenen Abteilungen des Erziehungsausschusses vertrödeln. Es dauerte 2 Wochen, bis sie für ihre 65 Kinder 20 Holzlöffel erhalten konnte. Nach einem ganzen Monat von Anstrengungen aller Art, zu denen auch das in der Reihe stehen, bis man bei den höheren Beamten vorgelassen wird, gehörte, gab man ihr endlich 25 Paar Schneeschuhe. Es erforderte viel Vernunft und großes Taktgefühl, um diese zwischen 65 Kindern zu verteilen, ohne Neid, Hass und Streit unter denselben hervorzurufen. Je öfter ich diese Schule besuchte, desto mehr überzeugte ich mich, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein musste. Wie anders konnte man sich sonst den Unterschied erklären, der in der Verpflegung der Kinder im Hotel de l'Europe und denen in der Schule des Kronwerski Prospekt vorhanden war? Sehr schnell wurde ich mit 2 Dingen vertraut. Es war in Russland nicht genug Nahrung und Kleidung vorhanden, um alle Kinder damit genügend zu versorgen. Die Bolschewiki aber hielten es für notwendig, in jeder Stadt eigene Ausstellungsschulen zu errichten, die für Missionen, Delegationen und Reporter als Aushängeschild dienen mussten. Diese Schulen erhielten das Beste von allem. Was übrig blieb, bekamen die anderen Schulen, die natürlich die große Mehrzahl bildeten. Personen, die nur Gelegenheit hatten, die sogenannten Ausstellungsschulen in Augenschein zu nehmen und nach diesen die Pflege, die das Kind in Russland empfängt, beurteilten, verließen das Land ohne von den wahren Zuständen, unter denen die große Mehrheit der russischen Kinder unter dem bolschewistischen Regime zu leben gezwungen ist, die kleinste Ahnung zu haben. Die Intervention der Alliierten und die Blockade sind hauptsächlich verantwortlich für das schreckliche Elend in Russland. Allein, was auch immer vorhanden war, um die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen, konnte ebenso gut gleichmäßig zwischen diesen verteilt werden. Das bolschewistische System selbst schuf in Bezug auf die Kinder dieselbe Ungleichheit, dieselben Unterschiede, die es in der Behandlung der Arbeiter geschaffen hat. Hauptsächlich aber war es die staatliche Zentralisierung mit ihrem daraus entstehenden Mechanismus eines bürokratischen Beamtentums, welche die besten Versuche der Bolschewiki auf diesem und auf anderen Gebieten unfruchtbar und wirkungslos machten. Vor 100 Jahren brachte Gogol mit seinem großen Werk Tote Seelen seine Landsleute in Aufregung. Es war eine vernichtende Anklage gegen den russischen Feudalismus und das Schmarotzertum, das er erzeugte. Wo finden sich die toten Seelen unserer Tage? Jedes Kinderheim, jede Elementarschule, jede Erziehungsanstalt, in Wahrheit jede Institution, die Kinder oder Erwachsene beherbergt, ist berechtigt, so viele Rationen Lebensmittel und Kleider, als sie Insassen zählt. Alle Institutionen sind abhängig von der zentralen Verteilungsstelle, die sie mit allen vorhandenen Dingen versorgt. Eine Menge von verschiedenen Papieren, gezeichnet und gegengezeichnet von ganzen Armeen von Tschinowniki, Beamtinnen, ist nötig, damit eine gegebene Institution sich mit allem versorgen kann, was sie notwendig hat. Die Tschinowniki aber verzögern systematisch jede Bestellung, wenn sie nicht ein Geschenk erhalten. So ergibt sich die Notwendigkeit, dass tatsächlich mehr Bestellungen aufgegeben werden müssen, als sich Insassen in einer Institution befinden, damit einige Extras für die BeamtInnen wie auch für die hungrigen Freunde des Wirtschaftsverwalters der betreffenden Institution übrig blieben. Die Schule meiner Freundin zum Beispiel zählte 65 Kinder. Alle früheren Vorsteherinnen fügten dieser Zahl noch eine Anzahl fiktiver Namen bei, tote Seelen, und wurden infolge der ergatterten Extrarationen, die zur Bestechung verwendet wurden, prompt abgefertigt. Nachdem sie sich auf diese Weise in verschiedenen Verwaltungsabteilungen Einfluss verschafft hatten, konnten sie sich ruhig erlauben, ihre Schule zu vernachlässigen, die Kinder selbst zu misshandeln und sehr oft mit den Rationen der Insassen zu spekulieren. Sie hatten eben ihre Freunde oben. Meine Freundin jedoch wollte an solchen Praktiken keinen Anteil haben und weigerte sich, ihrer Liste tote Seelen beizufügen. Wusste sie doch, dass jede tote Seele auf die Kosten der ohnehin schon ungenügenden Rationen einiger Kinder ihr Leben fristete. Sie weigerte sich, die zahllosen Inspektoren, Kontrolleure und Korrektoren ihres Distrikts mit durchzufüttern. Das Ergebnis war ein langer, bitterer Kampf gegen den korrupten Kreis der Interessierten, ein Kampf, der ihre Gesundheit untergrub und damit endete, dass man sie ihrer Stellung enthob und sie buchstäblich auf die Straße setzte. Vergeblich versuchte sie, die Aufmerksamkeit der Genossin, die an der Spitze der Petrograder Abteilung für Erziehung stand, auf ihren Fall zu lenken. Frau Lilina war nicht zu sprechen und besuchte niemals die Schule meiner Freundin. Die Ausstellungsschulen nahmen ihre gesamte Zeit in Anspruch. Ich habe Frau Lilina später kennengelernt und habe den Eindruck gewonnen, dass sie eine ernste Frau ist, die ihrem Werke ergeben ist. Aber sie ist in derselben Zeit eine blinde Anhängerin ihrer Partei, der jedes breite Gesichtsfeld abgeht. In ihren Informationen über die Bedingungen in den Schulen ist sie ganz und gar abhängig von ihren Hauptuntergebenen, die alle Kommunisten sind. Der Nachweis für die Tauglichkeit und Wahrhaftigkeit einer Person in Russland wird erbracht durch ihre Zugehörigkeit zur kommunistischen Partei. All das, was ich über den teilweisen Hungerzustand der Kinder in den Schulen der Bolschewiki in Erfahrung brachte, kam mir erst nach und nach peinvoll zu Bewusstsein. Ich sträubte mich zuerst mit aller Macht zu glauben, dass die Methode der toten Seelen allgemein üblich sei. Aber die Beweise dafür waren so zahlreich, dass ich ihnen zuletzt nicht länger widerstehen konnte. Ich wurde mit meiner Nachbarin befreundet, die eine ernste und schwer arbeitende Kommunistin war. Durch sie habe ich sehr viel über den allgemeinen Zustand der Kinder erfahren. Mehr und mehr musste ich erkennen lernen, dass die Bolschewiki tatsächlich versuchten, alles, was in ihrer Kraft stand, für das Kind zu tun, dass aber alle ihre Bemühungen von der schmarotzenden Bürokratie zunichte gemacht wurden, die ihr Staat selbst ins Leben gerufen hatte. Vor allem aber erwies sich ihre Auffassung, dass selbst das Kind für Propagandazwecke zu verwenden sei, als verhängnisvoll und verderblich. Die Ausstellungsschulen hatten den übelsten Einfluss, besonders auf die Kinder außerhalb. Sie züchteten in des Kindes Herz ein Gefühl von verletzter Gerechtigkeit und willkürlich getroffener Unterschiede. Denn das Kind erkennt rascher und sicherer als der Erwachsene Lug und Schein. Und während diese Ausstellungsschulen dazu dienten, die ausländische Presse mit Stoff zu versehen, wurde die große Mehrheit der Kinder in Russland ebenso vernachlässigt wie die Proletarierkinder in allen übrigen Teilen der Welt. Überall sind es die privilegierten wenigen, die alle Vorteile genießen. Das bolschewistische Russland macht von dieser grausamen Regel keine Ausnahme. Ich habe bereits am Anfang dieser Abhandlung erklärt, wie tief ich berührt wurde, als ich hören musste, dass man Kinder als Diebe und moralisch Defekte von den übrigen absonderte. Damals führte ich diese Haltung auf die altmodische Auffassung der diensttuenden Ärztin im Hotel de l'Europe zurück. Ein Artikel in dem Regierungsorgan Pravda und die Unterredungen, die ich mit vielen führenden KommunistInnen, unter anderem mit Maxim Gorki und Frau Lilina hatte, überzeugten mich jedoch, dass fast alle von ihnen an eine vererbte moralische Verkommenheit glaubten. Einige hochstehende Pädagogen befürworteten sogar das Gefängnis für solche mit ererbter moralischer Verkommenheit Belasteten. Doch das war schon zu viel für Lunacharski, den Kommissar für öffentliche Erziehung, Gorki und die fortgeschritteneren Elemente, die bei den orthodoxen KommunistInnen als Sentimentalisten verschrien sind. Lunacharski bekämpfte den barbarischen Vorschlag und trug glücklicherweise den Sieg davon. Trotzdem befanden sich noch im September 1921 200 Jugendliche im Taganka-Gefängnis von Moskau. Ich bin überzeugt, dass weder Lunacharski noch Gorki davon eine Ahnung hatten. Die Anwesenheit der Kinder im Taganka-Gefängnis kam durch politische Gefangene ans Tageslicht, die man dahin befördert hatte. Sie machten ihren Freunden davon draußen Mitteilung und diese, zusammen mit Lunacharski, nahmen sich der Sache an. So wurden die Kinder endlich aus dem Gefängnis entfernt. Die Schulen und Kolonien, wo man die moralisch Defekten unterbringt, sind aber nicht viel besser als Gefängnisse. Eine Untersuchung, die von der kommunistischen Jugend veranstaltet wurde, brachte peinvolle Dinge über die Zustände in manchen dieser Schulen in Petrograd ans Licht. Der Bericht wurde im Mai 1920 in der Petrograder Pravda veröffentlicht. Er bestätigte die Anschuldigungen, unter anderem die allgemeine Praxis der toten Seelen, die Vermehrung der Aufseher auf die Kosten der Kinderrationen und andere Gepflogenheiten der Korruption und Unfähigkeit. Außerdem ging aus dem Bericht der Kommission hervor, dass die Kinder furchtbar vernachlässigt, in schmutzige Lumpen gekleidet waren und in vor Schmutz starren, übelriechenden Betten ohne Überzüge schlafen mussten. Einige Kinder hatte man bestraft, indem man sie nachts über in dunkle Räume einsperrte. Anderen entzog man das Abendbrot und noch andere wurden sogar körperlich gezüchtigt. Der Bericht erregte in offiziellen Kreisen großes Aufsehen. Eine besondere Untersuchung wurde angeordnet, die, wie das in ähnlichen Dingen auch in Amerika üblich ist, mit einer Weismachung der Schuldigen ihr Ende fand. Die Untersuchungskommission der kommunistischen Jugend wurde wegen Übertreibung zurechtgewiesen. Man erklärte, dass der Artikel in der Pravda niemals hätte erscheinen dürfen, da er den Konterrevolutionären bloß Wasser auf ihre Mühlen lieferte und so weiter. Ich erklärte, dass ich bereit wäre, die Arbeit unter diesen unglücklichen Kindern aufzunehmen, die man als moralisch defekt gebrandmarkt hatte. Oh, Sie müssen Frau Genossin Lilina sehen, belehrte man mich. Es wird ihr höchst erwünscht sein, Sie als Mitarbeiterin zu bekommen. Ein paar Tage später wurde ich zur Genossin Lilina eingeladen. Sie ist eine schwächliche Frau mit harten Gesichtszügen, die typische amerikanische Schulmamsel, wie man sie vor 50 Jahren sehen konnte. Sie versicherte mir, dass sie mit den besten Methoden der Pädagogik und Psychologie wohl vertraut sei. Ich erkühnte mich jedoch, ihr zu sagen, dass ich der Theorie der sittlichen Vollkommenheit bei Kindern keinen Glauben beimesse, dass kein moderner Erzieher einen so veralteten Standpunkt vertrete und dass man meiner Ansicht nach selbst sittlich defekte Kinder nicht bestrafen und als Degenerierte brandmarken dürfe. Ich sprach mit ihr über moderne Methoden der Erziehung, über die Versuche, die in Amerika von Richter Lindsay und anderen, die den moralischen Begriff von Sündern und Heiligen nicht anerkennen, mit verbrecherisch veranlagten Kindern gemacht wurden. Oh ja, das wäre alles ganz schön und gut in einem kapitalistischen Lande, wo Nahrungsmittel und alles andere im Überfluss vorhanden sind. Allein in dem ausgehungerten Russland wären moralisch defekte Kinder die unvermeidliche Folgen des langen Krieges, der Revolution und des Hungers. Diese Unterredung überzeugte mich, dass all meine Bemühungen unter den kleinen Opfern auf Schritt und Tritt von dieser steifen, dogmatischen Frau durchkreuzt werden würden. Sie wieder dachte wahrscheinlich, dass es nicht ratsam sei, die Pflege der Kinder im kommunistischen Staate einer Anarchistin anzuvertrauen. Auf jeden Fall wurde nichts aus meinem Vorhaben. Ich führe dies nur als Beispiel an, um zu zeigen, dass die von den Bolschewisten so oft wiederholte Behauptung, der zufolge alle Korruption, aller Amtsmissbrauch und jede Unfähigkeit innerhalb des Systems auf den Mangel an zuverlässigen Kräften zurückzuführen sei, jeder Grundlage entbehrt. Während meines Aufenthaltes in Russland kam ich mit einer überraschend großen Zahl von Personen zusammen, die willens waren, sich auf dem Gebiet der Erziehung, der Wissenschaft und anderer nicht politischer Felder zu betätigen. Aber da sie keine KommunistInnen sind, sehen sie sich überall zurückgesetzt, entmutigt und von einem Spionagesystem umzingelt, das jede Initiative und jeden Versuch zur Unfruchtbarkeit verdammt. Während meines zweijährigen Aufenthaltes in Russland besuchte ich eine Großzahl von Institutionen, aber ich bin nur ganz wenigen glücklichen Kindern begegnet. Nur einmal hörte ich ein Kind herzlich lachen. Im Allgemeinen machen die meisten Kinder in den bolschewistischen Institutionen einen farblosen und stereotypen Eindruck, ähnlich wie dies mit Kindern, die in Waisenhäusern aufwachsen, der Fall ist. Es liegt etwas Bedrücktes auf diesen Kindern. Sie hungern nicht bloß nach Brot, sondern auch nach Zärtlichkeit. Es sind einsame Kinder. Ich weiß, dass meine Ausführungen nicht übereinstimmen mit all den Märchen, die im Umlauf sind und von dem Jahrhundert des Kindes in Russland zu erzählen wissen. Aber es ist auch gar nicht meine Absicht, diese Märchen verewigen zu helfen. Es gab noch einen anderen Faktor, der den bolschewistischen Staat über andere Regierungen erhob: die Abschaffung der Kinderarbeit. Es war dies die bedeutsamste Errungenschaft, für die man den Kommunismus zu Dank verpflichtet war. Heute aber, wo Lenins neue Wirtschaftspolitik das Tote schnell wieder auferstehen lässt, heute, wo Kapitalismus und Privatausbeutung langsam aber sicher in Russland wieder ihren Einzug halten, wird die bolschewistische Regierung mit den übrigen zivilisierten Regierungen auch in dieser Hinsicht bald wieder auf gleicher Stufe stehen und die Kinderarbeit als große Quelle des nationalen Reichtums schätzen lernen. Danke euch. Ja, hat jemand noch Fragen? Vielleicht auch tatsächlich zum Kontext oder so? Oder Anmerkungen? Also ich hätte eine Frage. Und zwar, warum hast du denn gerade den Text ausgewählt, auch hier im Kontext der Kantine, habe ich mich so gefragt. Genau, also ich habe damals meine Bachelorarbeit zum Geschlechterverhältnis in der anarchistischen Pädagogik geschrieben und darüber eben auch diesen Bericht von Goldman gefunden. Habe gesehen, dass es bei der Kantine um Utopien geht, um feministische Utopien. Ich habe ja am Dienstag schon was dazu erzählt, wie Pädagogik und Frauenbefreiung für die historischen Anarchistinnen zusammenhängen, dass sie sagen, die Frauenbefreiung muss schon im Mädchenalter beginnen und kann aber auch nur als gesamtgesellschaftliche Befreiung zu denken sein. Und dass sie auch eben mit Pädagogik quasi die Utopie im Hier und Heute einer Revolution schon vorwegnehmen wollen und einfach als positives Beispiel vorangehen wollen, versuchen wollen, die Lebensbedingungen einfach sofort zu verbessern und eben nicht auf eine eher ja, autoritär oder leninistische Art in die Zukunft zu verschieben und sich selbst als Märtyrer irgendwie zu sehen. Das ist eine häufige anarchistische Kritik, die geäußert wird. Und ich finde, dass Goldman hier ganz gut zeigt, sie kommt in die Sowjetunion, wird zwar quasi dorthin abgeschoben, weil sie durch antikommunistische Gesetze in den USA ihre Staatsbürgerschaft verlor, aber sie kommt voller Hoffnung und hat nur Gutes gehört von dem revolutionären Versuch, der unternommen wurde, und wird dann eben enttäuscht und versucht auch ja schon oberflächlich quasi zu analysieren, was die Gründe für das Scheitern sind. Also sie nennt da die Intervention gegen die russische Revolution von außen einerseits und die Bürokratie von innen andererseits und zeigt damit auch, welche Gefahren mit dem Versuch, die Utopie zu verwirklichen, verbunden sind. Ja, vielen Dank für die Lesung. Das war sehr spannend, aber auch sehr deprimierend. ich war jetzt tatsächlich sehr fasziniert ich fand es sehr faszinierend, dass die Kritik Goldmans eben nicht nur daran bestand, dass die Nahrungsmittel zum Beispiel ungleich verteilt wurden, sondern dass es diesen ganzen Beamtenapparat gab, der so vieles gehemmt hat. Und als ich so zugehört hatte, hatte ich mich schon gefragt, wenn man aus feministischer Perspektive die Familie kritisiert als den Ort, an dem eben die Sorgearbeit stattfinden soll, ohne irgendeine Art von Anerkennung oder überhaupt Thematisierung, was für eine Art von Tätigkeit das ist, stellt sich ja schon immer die Frage, wie man sich das eigentlich anders vorstellt. Und genau dieses Beispiel zeigt ja, mit was für gravierenden Problemen man zu kämpfen hat, wenn man Kindererziehung institutionalisiert. Also am eindrücklichsten fand ich die Beschreibung, dass sie kein einziges glückliches Kind gesehen hat, dass sie nur ein Kind hat herzhaft auflachen hören, dass es einsame Kinder waren und dass die Liebe fehlt. Und das eröffnet ja diesen feministischen Konflikt, weil auf der einen Seite sollte die Kindererziehung eben nicht so etwas sein, was einfach so in der Privatsphäre irgendwie unartikuliert irgendwie stattfinden sollte. Und auf der anderen Seite braucht es eben Liebe für Kinder. Und ja, also ich kann dazu, also die Frage ist jetzt eine sehr offene Frage, aber was sind deine Gedanken dazu, wie man mit diesem Konflikt umgehen kann? Oder hast du dir auch Gedanken dazu gemacht, als du den Text ausgewählt hattest? Genau, du hast nochmal ganz gut die verschiedenen Ebenen auch von Emmas Kritik herausgestellt. Was ich noch ergänzen würde, ist eben, dass sie kritisiert, dass Kinder als Propagandainstrument für den Kommunismus bzw. Sozialismus eben instrumentalisiert werden, was ja die historischen Anarchistinnen und eben auch Emma explizit abgelehnt haben und gesagt haben, wir machen Pädagogik vom Kinde aus für das Kind ohne politische Indoktrination. Wo natürlich auch die Frage ist, ob eine libertäre, anarchistische Erziehung automatisch dazu führt, dass Kinder quasi natürliche Anarchisten werden, was häufig so angenommen wird. Das ist nochmal ein anderer Themenstrang. Und was du aber zum Bedarf nach Liebe sagst, finde ich ganz wichtig, weil nicht nur Goldman, sondern vor allem auch der syndikalistische Frauenbund, über den ich schon geredet hatte im Vortrag, davon ausgehen, dass im Endeffekt Liebe und Zuneigung für die Kinder noch viel wichtiger sind als materielle Grundlagen. Also der syndikalistische Frauenbund sagt zum Beispiel, oder es gibt einen Zeitungsartikel, der fordert, dass Kinder lieber in armen Familien aufwachsen als in Waisenhäusern, eben weil sonst die Liebe fehlt. Und ich glaube, der Antwortversuch, der da gegeben wird, wie man so Kleinfamilie als Struktur aufbrechen kann, ist die Eignung eigentlich von pädagogischem Fachpersonal sozusagen oder von den Menschen, die die Erziehungstätigkeiten übernehmen, wo es dann häufig darum geht, dass es Menschen sein sollen, die auch eine gewisse Leidenschaft oder Berufung dafür verspüren, das zu tun und sich aktiv damit auseinandersetzen. Und nicht einfach nur irgendwelche Revolutionäre oder Revolutionärinnen sozusagen sich jetzt um die Kinder kümmern sollen, sondern es ist schon auch ein bisschen Fachwissen dafür braucht, was aber eben auch verbreitet werden soll dann in den verschiedenen Ausbildungsprojekten, die angeboten werden. Im Endeffekt gibt es da nicht eindeutige Vorschläge, Lösung A, B oder C ist die richtige, sondern Goldman und andere Akteurinnen auch wollten auf jeden Fall die Kinderversorgung kollektivieren, haben auch gesagt, dass es nicht nur die Angelegenheit von Frauen ist, dass aber die geschlechtergetrennte Sozialisation sozusagen es Männern auch erschwert, diese Aufgabe zu erfüllen oder zu übernehmen und haben da einen großen Transformationsbedarf gesehen. Ich wollte nur noch mal die Frage in Bezug, also es ist ja schon ein historisches Dokument erstmal und jetzt die anarchistische Pädagogik, wenn man es so möchte, hat ja sicherlich vieles vorweggenommen, was heute ja, also das stößt ja an mehreren Punkten für uns aus den heutigen Ohren sehr auf und man kann ja kaum sagen, als wäre nicht sowieso in dem 20. Jahrhundert die Geburtsstunde der Kindheit überhaupt gewesen, also die ja vorher eigentlich als Begriff gar nicht existiert hatte, in dem Sinne, dass da so ein Fokus mit Pädagogik überhaupt als Methode und Mittel irgendwie im Fokus stand. Und ich frage mich so ein bisschen, was daran, also aus unserem heutigen Ohr und wenn man jetzt sieht, welchen Weg die Pädagogik genommen hat, dass wir auch heute denken, mit Liebe und Zuneigung ist Erziehung zu machen und nicht mit irgendwie Indoktrination oder das, was als Methode dort erwähnt wird. Was ja sicherlich, wie sie ja auch erwähnt hat, viele proletarische Kinder auf der ganzen Welt betraf. Dann frage ich mich so ein bisschen, was daran ist denn tatsächlich jetzt feministische oder anarchistische Utopie? Also was ist daran, von dem, das kommt ja aus dem Text jetzt gar nicht heraus, dazu kenne ich ihre Texte nicht, wo sie vielleicht ihre Utopie tatsächlich entwirft. Das würde mich nochmal interessieren. Was ist denn daran dann tatsächlich diese feministische Utopie, von der du den anderen Vortrag habe ich leider nicht gehört, vielleicht schon gesprochen hast, aber vielleicht wiederholst du es nochmal. Ja, danke dir. Also genau, ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, wie es auf eine sinnvolle Art und Weise zu erforschen wäre, wie groß wirklich der Einfluss anarchistischer Pädagogik auch auf Reformen, die es bis heute gegeben hat, war, weil sich das ja schwer abgrenzen lässt, wie sozusagen die Entwicklung der Pädagogik beeinflusst wurde. Und ich würde da sagen, dass zumindest die anarchistische Pädagogik mit anderen alternativen Ansätzen gemeinsam halt schon einfach die Methoden geprägt hat, auch wenn die Rezeption der anarchistischen Pädagogik jetzt spezifisch nicht so riesengroß ist, von der 68er-Bewegung abgesehen. Und ja, dazu, was die Utopie darin ist. Also ich würde sagen, anarchistische Pädagogik hat so die verschiedenen Bereiche irgendwie einerseits die Erziehungs- und Ausbildungsverhältnisse in Staat, Kapitalismus, aber eben auch kirchlich-christlich geprägten Verhältnissen zu kritisieren und dann eigene Umsetzungsversuche zu machen. Ich würde sagen, die damaligen Akteurinnen haben sich selbst nicht als Feministinnen verstanden, keine feministische Utopie gehabt, weil das einfach aus ihrer Perspektive also keine Selbstbezeichnung war, weil die bürgerliche Frauenbewegung eben reformistisch und staatstragend war und Akteurinnen wie Goldman sich als Anarchistin verschiedener Strömungen irgendwie gesehen haben, aber doch dem Anarchismus einfach mehr verbunden waren als der Frauenbewegung, was aber für sie eben damals schon gehießen hat, so ein gewisses Hauptwiderspruchsdenken einfach abzulegen und verschiedene Herrschaftsinstitutionen gleichzeitig zu bekämpfen. Das heißt, die Frauenbefreiung sollte eben nicht hinten anstehen, irgendwie hinter Abschaffung von Staat und Kapital. Und insofern lässt sich das heute so im Nachhinein betrachtet als Teil feministischer Utopie oder als Vorwirken, Inspirationsquelle irgendwie nutzen. Und was so wichtige inhaltliche Facts oder Aspekte einfach waren, ist eine selbstorganisierte Infrastruktur, also wirklich die Erziehung und Ausbildung aus den Händen des Staates, aus den Händen der Kirche rausnehmen, alternative Angebote zu schaffen, Religion durch Wissenschaft ersetzen, durch Rationalität irgendwie kritisches Denken vor Dogmen zu setzen. Und im Endeffekt ist es sehr stark durch die Aufklärung, einfach die Philosophie und Ansprüche der Aufklärung geprägt, also autonome, mündige Individuen erziehen, anstatt einfach nur Wissen zu vermitteln, genau, kritische Denkfähigkeit vermitteln. Und feministisch aus heutiger Perspektive insofern auch noch, dass der Fokus, obwohl Koedukation eben super wichtig war und auch das Ziel war, häufig auf Frauen- und Mädchenbildung lag, um eben die Versäumnisse des Staates auszugleichen diesbezüglich. Und es auch Projekte gab, die sich gezielt zum Beispiel an Prostituierte, an proletarische Frauen, an Bäuerinnen und so weiter gerichtet haben. Ansonsten bei Goldman auch, tatsächlich mehr als bei anderen Akteuren, ist das Thema Sexualreformbewegung und Sexualpädagogik auch sehr präsent. Sie wollte sowohl Sexualaufklärung verbreiten, sie wäre Hebamme und Krankenschwester, als auch den Zugang zu Verhütungsmitteln und Abtreibung ermöglichen. Genau. Kann ich gerne auch nachher noch mal ein bisschen mehr zu sagen irgendwie.